Aus Anlass des 16. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni brachten die iranische Zeitung Iran News und die bangladeschische Daily Industry Artikel und veröffentlichte die deutsche Gruppe zum Studium der koreanischen Kultur einen Beitrag mit dem Titel Ein neues Zeitalter der selbstständigen Vereinigung auf der Internet-Homepage des Reisebüros MS. Darin hieß es, dass die gemeinsame Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni, die dank des erhabenen patriotischen Willens des großen Genossen Kim Jong-il und seiner mutigen Entscheidung für die Landesvereinigung angenommen und veröffentlicht wurde, als Meilenstein für die Vereinigung Koreas gilt. Aus gleichem Anlass gab die russische Soziologie-Studentengesellschaft eine Erklärung ab.